ganz allein die Straße entlang. Wo noch vor Jahren dein Lachen erklang. Wo noch vor Jahren dein Spiel uns erfreute. Doch sage mir, wo stehst du heute? Von deinen Träumen ist nichts geblieben. Du hast dich doch nur aufgerieben und der Vorhang fällt auf dich und deine Welt. Kein Abspann für dich, man liest dich im Strich. Der Schritt nach vorn war einer zu viel, die falsche Karte im großen Spiel. Ein falsches Wort zur falschen Zeit und keine Hand zur Rettung bereit. Niemand da, der nach dir griff und so zerschellte dann auch dein Schiff. Und der Vorhang, er fällt auf dich und dein. Und der Vorhang.